Closer-Act, Jad, noch einmal vom Album Something Better morgen live zu sehen im Keller in Potsdam und am Donnerstag live zu sehen im Dunker in Berlin. Was die Läden alle für Namen haben heutzutage, ist doch schlimm, oder? Warum heißen Läden nicht mehr Rosengarten? Was meinst du jetzt? Was hast du genannt eben? Die heißen Keller, Dunker, Schuppen. Hier, Schuppen in Hamburg. Du bist doch der Punker, du musst doch dafür Verständnis haben. Ich bin doch kein Dunker Punker. Dunker ist Hermann Dunker. Du bist ein Lehrer der deutschen Arbeiterbewegung. Ist klar. Und Schuppen der ist Elisabeth Schuppen, kommunistischen Manifest Sozialistenführer. Ist klar. Und der Keller ist Keller. Na, Vetternwirtschaft. Aber das ist auch Dunkerstraße, oder? Ist der Dunker in der Dunkerstraße? Ja, kann ja sein. Hanseat geht ja auch noch. Der Club ist doch ein Name in Haldensleben. Und Hermsdorf Jugendhaus, findest du das vorbildlich? Jugendhaus klingt doch wie eine Verwahranstalt. Ja, nee, Jugendhaus finde ich schon ziemlich klasse. Hast du schon einen Song hier im Player? Nee, ne? Nee. Dann spiel noch einen. Ist jetzt Sprechfunk ab jetzt. Ah ja, interessant. Ja. I am still living with your ghost. Lonely and dreaming of the West Coast. I don't wanna be your downtown. I don't wanna be your stupid game. With my big black boots and an old suitcase, I do believe I'll find myself a new place. I don't. Ja, deswegen habe ich Intro gemacht. Das sind doch 15 Sekunden. Ja, du musst den absagen. Das ist ich deine Show. Ja, logisch. Ja, jetzt, naja, ich habe den jetzt ehrlich gesagt noch so rangehangen. Welcher Song war denn das überhaupt? Santa Monica. Ja. Coole Jungs, ey. L.A. sag ich nur. Ne? L.A., die sind alle ein bisschen seltsam drauf, aber die waren ja nicht so L.A.-typisch. Das waren Everclear. Das waren Everclear, scheiße! Ja, das waren gar nicht die gerade. Ach nein, du bist, also, bist aber gemein, ey. Ja, das ist ach, da war schuld. Kannst du auf die Platte gucken? Everclear, coole Band. L.A., tolle Jungs. Sag mal, sei ganz ehrlich, anders machst du das auch nicht. Nur, nee, dass ich mich da sitze und coole dann, Jungs. Ja, und ich dann entlarve. Ja. Von daher hast du den Vorteil. Hast du kannst den Vorteil. Ja mal machen. Wir können ja mal eine Sendung machen und du guckst zu und kommentierst. Ich kommentiere, ja. Wenn ich dann so sage, der war früher bei einer anderen Band, dann kannst du sagen, stimmt nicht. Dann würde ich sagen, stimmt nicht, der war bei einer ganz anderen Band. Ja, irgendwie sowas. Hast du Angst vorm Zahnarzt? Klar, ja, volle Pulle. Echt, warum hat man Angst vorm Zahnarzt? Ich war halt beim Zahnarzt und das war überhaupt nicht so schlimm. Na, aber weil ich gestern beim Zahnarzt bin, total bescheuert. Doch weh tut. Das und tut ich glaube, nicht, nein, ach, nicht wirklich. Zahn ist aber auch ist so nah irgendwie an Kopf und Auge und Ohr dran. Ja, aber so, wenn hast der du bohrt, Angst vorm Ohrenarzt? Nee, aber ich hab schon manchmal denke ich schon, wer weiß, wo der jetzt hinbohrt und wo der dann rauskommt und so. Ja, aber hast du Angst vorm Ohrenarzt? Man geht doch nie zum Ohrenarzt. Aber doch war ich mal. Hast du nie die Ohren durchpusten lassen? Nee. Warum? Na, weil früher haben meine Eltern immer gesagt, nee, meine Eltern haben früher immer gesagt, lass dir mal die Ohren durchpusten, wenn ich nicht richtig zugehört habe. Dann habe ich dann irgendwann gemacht. Irgendjemand hat mir ja gesagt, von daher begegne ich jetzt ein Wattestäbchen, weißt du, mit dem man immer so im Ohr rumpult, ein bisschen, dass man da eigentlich immer nur die Ohren zustopft, das immer alles hinterschiebt und sich dann ein dicker Klumpen davor bildet und der nie wieder rauskommt. Aber wenn du da irgendwann, wenn du mal überhaupt nichts zu tun hast, könnten wir auch mal als Hausaufgabe machen, zum Ohrenarzt gehen. Dass wir nur mit Ohrenstäbchen poolen. Ach so, Nee, das ist nämlich überhaupt nicht gesund, sondern das hat einen erstaunlichen Effekt, wenn du dir die Ohren durchpusten lässt, also richtig sauber machen lässt. Und du gehst auf die Straße, dann hörst du alles auf einmal. Also alles ist super laut, du hörst dann deine eigenen Schritte und alles wird lauter. Ach, das ist nichts für mich. Ich bin ja ein Typ, der sich nachts ja ein Kissen noch auf den Kopf oben drauf legt, damit beide Ohren zu sind. Ja, das nicht zu lange machen, ne? Nee, man muss immer eine wichtige Öffnung offen. Also da, die muss frei bleiben, das ist ganz wichtig. Ja, einer von den... Schon komisch, ich dachte, du hättest keine Angst vor dem Zahnarzt. Doch. Aber ich lege mich immerhin mit autogenem Training und versuche voll entspannt zu sein und dass der Arm ganz schwer wird und dass ich vielleicht ganz woanders bin. Erklär mal, was du da so machst. Ja, da liege ich so da und versuche mich zu konzentrieren und versuche also voll cool zu sein, voll locker. Auf was konzentriert man sich da bei autogenem Training? Eigentlich auf seinen Körper und versucht, glaube ich... Auf die Zähne? Nee, eben nicht auf die Zähne. Ach so. Auf die Zehen zum Beispiel. Auf die Zehen eher, ganz weit weg. Ja, ganz weit weg von den Zehen. Und dann liegst du da in diesen Stühlen? Dann versuche ich immer zu entspannen und mir die Angst irgendwie wegzuwerfen. Aber ich kann nicht weit genug werfen, glaube ich. Die bleibt dann im Raum. Die bleibt schon immer noch da. Auf Tür meistens zu. Ja, aber ist doch wie so Pavlovscher Hund. Die Lampe geht an und die Spucke fließt irgendwie. Du bist beim Zahnarzt und kriegst diesen ekelhaften Geruch und hast Schiss. Ja, ne? Ich bin da auch reingekommen, ich hatte vorher keinen Schiss. Und dann wieder rein und sobald du in diesem Raum bist und der Geruch da ist, denkst du so, ah nee, ich gehe wieder. Aber es gibt doch auch hier noch schreckliche Zahnarzterlebnisse, oder? Wo du da stehst irgendwie, du machst vor Schmerz die Augen zu, du machst die Augen wieder auf und siehst, der Mann ist ja völlig blutbespritzt. Ja, was ist denn jetzt los? Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Nee? Na. Nee. Ich habe eine richtig nette Zahnarzt. Ach, bei mir geht immer, ist wie bei einem Tarantino-Film. Im ersten Geil, war eine goldene Teil, Zitronen. Ja. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino schon gesehen? Ja. Wie heißt er eigentlich? Stefan. Hey, ich bin Thomas. Ja, ist eine schöne Nummer. Angst vorm Zahnarzt. Nee, Blutverschmerz ist mir noch nicht passiert. Doch, ist mir schon passiert. Das fand ich aber nicht schlimm. War nicht meins. Ja. Ich war der Zahnarzt. Nee, also das ist zum Beispiel was ich echt nicht richtig verstehen kann. Ich habe jetzt eine sehr nette Zahnärztin. Merkst du, ich möchte nichts Schlechtes über die sagen, falls sie zuhören. Ich habe auch einen super netten Zahnarzt. Ja, ne. Ja, der auch immer technisch voll hochrüstet. Echt? Also wenn ich dann hier nix, kriegst du zum Beispiel eine Brille auf. Und warum? Weil der mit Laser operiert. Zack, zack, ein kleiner Laserstrahl wird auf deinen schlechten Zahn gelenkt und dann immer. Explodiert, so kariöse Stellen explodieren Karies weg. Spritzt im Raum rum. Ja. Nee, ach nee, eben nicht. Wird weggelasert. Doch, im Grunde, wird weggelasert. Hoch, explodiert so hoch. Das ein feiner, hochenergetischer Laserstrahl trifft auf die schadhafte Stelle. Ja, und die wird explosionsartig erhitzt. In 10 Jahren stellen sie fest. Wasser verdampft und der Karies explodiert weg vom Zahn. Und in 10 Jahren stellen sie fest, dass das ja nicht gut ist. Also wenn man das seit 10 Jahren macht. Wenn man es 10, nee. Nee, ich bin da. Da versuche ich auch immer die Behandlung kurz zu halten. Also in der bin ja sonst sehr technophil, aber in der Hinsicht muss ich sagen, bin ich doch so konservativ eher. Ich vertraue da auf Bohrer und hier diese Kratzdinger. Ach, weil deine Zahnärztin vielleicht noch nicht so weit ist? Die hat tritt die noch mit dem Fuß, wenn die bohrt? Ja, so. Mit beiden. Was aber schön aussieht. Wenn die neben mir sitzt und mit beiden Füßen tritt. Johnny, jetzt gleitet der doch ein bisschen ab. Nö, ich sag nur, dass es schön aussieht. Da wollen wir mal hoffen, dass jetzt nicht deine zahllosen Freundinnen zuhören. Sonst gibt's wieder Ärger. Nicht zahllosen, sondern zahnlosen. Sonst ist deine Jacke wieder so zerrissen wie heute. Das ist ja hier eine völlige Fetzenjacke. Ja, das ist eine richtige so Fetzen-Punkerjacke. Ja, ne? Ja. Habe ich gekauft auf dem Flohmarkt, da gibt's so einen Punkstand. Und mich aber nach Keller fragen. Und warum die Orte alle so komisch heißen müssen. Warum hast du mich gefragt, ob ich was zur Mauer mache? Zum Mauerbau? Na, weil 35 Jahre... Meinst du, da müsste man was machen? Nö. Eigentlich nicht, wa? Nö. Oder? Eine ganze Sendung zu bringt's nicht. Ja, vor allen Dingen, also so ein Song spielen irgendwie ist okay, aber erwartet ja jeder von dir. Ich werde aber zwei Songs spielen. Ist auch okay. Ja? Erfüllst du so ein bisschen das Klischee. Also auch unterschiedliche Perspektiven auf die Mauer zu bieten. Ja. Immer Wolfgang Neuss und dann und aber einmal auch so... Wiglaf Droste. Nee, das ist so das Grenzerregiment. Oh. Naja, die sagen, überall ist Wasser, hinten ist Land und in der Mitte stehen wir. Und das ist aber sehr heiter. Du, es gibt ganz andere Sachen, die Leute sehr heiter gesungen haben oder immer noch tun. Das singen sie ja heute nicht mehr. Nee, würde ja eigentlich nicht viel Sinn machen. Vorstellen. Also die zumindest nicht, aber andere Leute singen andere heitere Sachen. Außerdem Castro ist 70. Ach. Geworden, ja. Castro, Fidel. Fidel Castro. Ich hab jetzt gerade gedacht, Kastorf. Nicht Kastorf, der ist 40. Also siehst du, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja. Echt, Fidel ist 70. Ja, bewegt dich ja nicht, oder? Doch ein bisschen? Castro schon, ja. Ja? Ja. Inwiefern? Na, finde ich schön. Johnny, das ist ja heute eins der substanziellen Gespräche, die wir hier miteinander führen. Ja, wir waren eigentlich auch beim Friseur. Kastorf ist 70, Castro ist 70, finde ich schön. Ja, wir waren eigentlich auch beim Zahnarzt. Finde ich gut. Bei Fidel Castro. Ha, Johnny. Ja. Da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel zu Fidel Castro. Nee. Ich finde das trotzdem schön. Ja, finde ich auch. Hat er heute Geburtstag? Ja, ich glaube heute oder gestern. Heute oder gestern. Hm. Geht beides noch durch. Ja. Ist der längst regierendste Staatschef. War der jüngste Regierungschef und ist jetzt der älteste. So super Bogen, oder? Ich war leider nie der jüngste Moderator. Ich bin immer der älteste. Mm. Aber das gibt mir auch so eine gewisse Gelassenheit. Ach, der älteste, komm. Mach dich doch nicht weiser, als du bist. Nee, aber im Rias haben die doch so tolle ganz alte gehabt. Wie hieß denn der? Da haben die so einen ganzen Superkreis gehabt mit Mitte 80. Der hat uns 89 aufgehört zu moderieren, glaube ich. Echt? Naja. Würdest du dir das vorstellen können? Also so wie die Stones noch Musik machen, dass du dann noch moderierst? Ja, sowas finde ich schön. Open Box? Ja, nicht Open Box. Open Box. Na, oder doch so eine Wunschmusik mit so Musiken, die so zu Herzen gehen, das würde ich mir schon zutrauen, würde ich gerne machen. So Schlager? Du nicht? Ich weiß nicht. Meinst du mit 89 noch moderieren? Obwohl dann ja dem Alter angemessen dann irgendwas. Naja, man spielt ja wahrscheinlich immer seine Musik, oder? Meinst du, macht dann mit 89 noch Rückblenden auf das Jahr 77? Nö, aber du wirst immer wieder Clash spielen. Ja, also selbst wenn du dann mit 65 da hinter Mikrofon sitzt. Naja, vor allen Dingen, die sind ja ein bisschen älter als ich. Das heißt, also wenn jetzt alles den normalen Gang geht, sagen wir mal, jetzt keine schweren Krankheiten dazwischen kommen oder Unfälle, dann kann man zum Beispiel mindestens 4 Sondersendungen machen. Ach, 5 oder 6 mit den ganzen Mitgliedern. Und die nur kurz dabei waren, ja. Immer wenn einer stirbt, dann kann man eine Sondersendung machen. Das ist doch aber, glaube ich, wirklich auch so ein Problem, dass es mit der Musik immer mehr wird. Also weil einfach immer Bands da sind, die bestehen bleiben. Die gibt es seit 20, 30 Jahren, also ohne, dass sie immer noch da sind. Aber Hendrix zum Beispiel, immer wieder aktuell, immer da immer sein, wichtig, ja. Der wird doch immer da sein. Oder kommen ja aber immer noch welche dazu. Ja, aber die bleiben ja nicht alle da, die dazukommen. Also ein paar fallen man müsste näher, mal zum Beispiel, man müsste man sich fragen, selbst bei Songs, da habe ich letztens drüber nachgedacht, also selbst bei Platten, die man jetzt total mag, die Frage, hört man die in 5 Jahren noch? Ja. Also selbst bei Sachen, die einfach die geil sind und die man mag und die klasse sind und so, aber sind die in 5 Jahren noch da oder in 10 oder in 15? Eine interessante Frage, finde ich. Also es gibt eine Menge Platten, wenn du so durch einen Plattenschrank guckst, wo du sagst, oh klasse, mal wieder hören. Und die ist nicht älter geworden, die Platte. Also erinnert dich natürlich immer an eine bestimmte Zeit, aber die wird immer da bleiben. Und dann gibt's Platten, da fragst du dich, warum du die jemals gehört hast. Also die gibt dir überhaupt nichts mehr, die passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Mhm. Die hat damals gepasst, kurz, für einen Monat oder von mir aus auch für ein Jahr, aber nicht länger. Wann hast du das letzte Mal Portishead gehört? Ja, eben. Das ist zum Beispiel so eine Platte. Die hörst du tierisch oft, weil die dich begeistert. Neuer Sound und anders und so. Aber ich glaube nicht, dass man die in 5... Also mal wohl so 1, 2 Stücke wird man schon... Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, so ein Dreivierteljahr nicht gehört und habe vorhin mal kurz drin gehört und da war ein bisschen die Luft raus. Muss ich wieder ein Jahr lang liegen lassen, dann wird sie vielleicht wieder prima. Nee, ging mir zum Beispiel bei Tricky auch so. Ich habe so bei Tricky drüber nachgedacht, den ich wirklich großartig finde. Und ich glaube, da kommt auch noch eine Menge interessantes Zeug. Aber... Wird das ein Klassiker sein als Debütalbum im Sinne von erste Clash, erste Pistols oder Hendrix oder Beatles? Kurtchen? Was meinst du mit Kurtchen? Oder was mit dem? Nirvana definitiv wird bestehen bleiben, klar. Ja? Ja. Mal, ich drück die Daumen. Fest von überzeugt. Und PJ Harvey? Ja, auf einer anderen Ebene. Nicht so groß wie Nirvana natürlich. Aber die ist auch nicht so groß gewesen. Nö, brauchst du ja auch nicht. Nö. Das ist ja das Schöne, was uns, obwohl es stimmt auch nicht, es hat auch nicht erst Punkrock gebracht. Es gab immer auch Künstler, die, gerade heute wieder Jonathan Richman gehört zum Beispiel. Und der ist auch so ein super, so ein klassischer Loser eigentlich im kommerziellen Sinne. Also hat Welthits geschrieben, alle Leute, Roadrunner hat er geschrieben und alle Leute hatten damit, wenn er das rausgebracht hat, in irgendeiner Form einen Erfolg, auch im kommerziellen durchaus. Nur er nicht, obwohl er das Stück geschrieben hat. Oder Egyptian Reggae kennt auch jeder. Aber reich geworden ist der von nicht. Also muss ja auch nicht sein, man muss ja nicht reich werden, aber ist als Musiker nicht ganz falsch, wenn man schon mal so zwei, drei Weltsongs geschrieben hat, die die ganze Welt kennt. Aber ist auch so jemand, der immer ein Klassiker bleiben wird und der auch immer da bleiben wird. Und Jonathan Richman wird man immer hören, aber nicht natürlich nicht so groß wie die Beatles. Und gibt es da eine definitive Platte? Die beste Platte der Welt? Nee, von jetzt Richman. Ach, weiß ich nicht, die alten Modern Lovers Sachen. Schon so. Ansonsten mit Songs ist ja sowieso schwierig, wa? Also wenn es so auseinanderfällt, ein großer Song und der, der gemacht hat, oder ein großer Song und die Platte, auf der er drauf ist. Da gibt's Riesenunterschiede, ne? Bleibst sowieso Songkünstler und Plattenkünstler. Ja. Wobei die Plattenkünstler mir lieber sind. Mir auch. Was ist denn für dich die beste Platte der Welt? Also ich finde ja, dass London Calling das beste Album der Welt ist. Oh, die beste Platte der Welt. Da bin ich hin und her gerissen. Ich meine, ich bin kein Beatles-Fan, aber das weiße Album ist schon großartig. Hm. Oder Electric Ladyland. Ja, stimmt auch. Aber doch, Nevermind ist auch schon irgendwie was ganz... Ah, ist schwierig. Nee, gibt's da nicht. Ich hab's irgendwie vielleicht, sagen wir mal, 15. 15, müsste man mal aufschreiben. 15 besten Platten der Welt. Wobei es natürlich, also da müsste man eigentlich rauslassen, das ist echt schwierig. Zum Beispiel Hendrix habe ich einfach nicht richtig miterlebt. Da war ich zu klein, das habe ich erst hinterher entdeckt. Insofern müsste man das eigentlich rauslassen. Hat man, ja? Ja, weil dann, mein Gott. Ja, dann wird es schwer. Auf ja eine Scheißsendung dann. Johnny, ich habe dir ja keine richtige Musik mitgebracht. Aber ich habe eine Verlegenheitsmusik, weil ich das schon immer schön finde. So ein Übergang noch, ein bisschen zum Nachdenken. Hat ein sehr netter Hörer geschrieben, der meinte, wenn du noch weitere Songs mit Johnny suchst, dann sollst du mal auf einer Jimmy Somerville-Platte gucken. Da gibt's irgendwie schon mal einen, wo Johnny drin vorkommt. Habe ich gedacht, guckst du mal in deine Jimmy Somerville-Collection. Und? Nee, du. Ach so, guck ich mal in meine Jimmy. Ja, musst du mal machen. Ich habe ja keine Jimmy Somerville-Collection. Guck ich mal in deine. Darf ich in deine gucken? Ich habe leider von Jimmy Somerville, obwohl ich den ja mag, aber ich habe, glaube ich, kaum Platten von dem. Und Alexandra? Alexandra war letztens im Hast Chaos. Hast du Platten von denen? Von der? Von denen. Von der großartigen? So, Alexandra. Nee, sei ehrlich. Dann, nee, wenn dann auf irgendeinem alten Schlagersampler. Sei ehrlich und schämlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oh. Zigeunerjunge, nur für dich. Ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner in unsere Stadt. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht, la la la. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht, la la la. Ein Zigeuner-Junge spielte am Altar. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Oh, ist das gemein. Alexandra springt. Ist tot und springt trotzdem. Zigeuner-Junge spielte am Feuer Gitarre. Dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Haus. Am anderen Tag konnte ich nicht warten, die Frau zu sehen. Tam, tam, tam, tam, tam. Aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, es zog mich zurück an den Ort. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Und ich lief heimlich fort. Oh, das ist aber gemein, dass Alexander jetzt hier rumspringt. Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr. La, alle laut. Wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer. La la la. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du? Wo sind eure Wagen? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du? Wer kann es mir sagen? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr. Ach, Olle Alexandra, ey. Schade, jetzt waren hier eben vier Anrufer, jetzt sind sie alle verschwunden. Hallo? Hallo. Tach, wer bist denn du? Du rufst ja an, noch bevor die Sendung begonnen hat. Du bist quasi jetzt noch bei Johnny eigentlich gelandet. Ja. Im Grunde im Soundgarden am Dienstag. Ja. Ja, Mensch, jetzt bist du auch voll verwirrt, hä? Ja, natürlich. Ja, das ist auch toll, wenn man Hörer verwirrt. Da bin ich immer stolz drauf. Ja, kannst du. Bist du jetzt richtig voll durcheinander? Richtig ja, total abgedreht und richtig irre fast? Ja, auf jeden Fall. Oh, super. Und wie kriegen wir dich jetzt wieder hin? Na, Thema sagen. Thema sagen? Ach, du rufst ja, du hast jetzt angerufen, um ein Thema zu erfahren, um dich mal ordentlich drauf vorbereiten zu können? Genau. Ehrenwort? Ja. Wirklich? Ja. Und wenn ich dir jetzt ein Thema sage, dann bereitest du dich richtig drauf vor? Mal sehen. Kommt das Thema an. Ja, wenn ich dir jetzt ein Thema sage, dann würdest du mir sagen, ob du dich drauf vorbereitest oder nicht. Jo. Ja. Das Thema lautet Verluste, die man so erlebt hat, erfahren hat. Sachen, die man verloren hat. Oder wenn man zum Beispiel seine Unschuld verloren hat oder den Verstand oder den Anstand oder seine Sicht. Oder aber im Autoschlüssel, Regenschirm, so Sachen. Die Freundin. Ja. Ha? Kannst du damit was anfangen? Naja, muss ich mich mal vorbereiten. Wie alt bist denn du? 16. Und hast du denn so Nachschlagewerke und so Sachen zu Hause? Naja, so ein altes Lexikon, ja. Ja. Wenn ich dich jetzt bitten würde, vielleicht einen Vortrag auszuarbeiten zum Thema Verlust, meinst du, dass du dazu in der Lage wärst? Ach du Scheiße. Richtig, naja, ohne dass ich jetzt dann... Das dürfte ich mein Lexikon. Es dürfte... Oh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, also... Oi, so ein höflicher junger Mensch. Ja, Respekt vom Älteren. Ja, danke schön. Du kommst aber richtig aus einem wohlerzogenen Haushalt, oder? Naja, geht so. Macht ihr zusammen noch so ein bisschen auch Hausmusik? Nee. Fahrt ihr an der Bratsche? Violine? Nee, überhaupt nicht. Ja, nicht? Nee. Und aber ihr esst gemeinsam schon Abendbrot und redet so die wichtigen Sachen des Tages durch? Nicht in der großen Familie. Also einzelne Personen öfter mal. Also ist meistens keiner zu Hause. Also irgendeiner ist immer nicht zu Hause. Ach, weil die arbeiten müssen, deine ja, Eltern? Genau. Oder ich bin nicht zu Hause. Und nutzt ihr dann aber wenigstens die Wochenenden, um euch jetzt als Familie mal zusammenzusetzen und auszusprechen? Wie? Da bin ja dann ich nicht zu Hause. Ach, dann habt ihr irgendwie, also jetzt ist doch die innerfamiliäre Kommunikation arg gestört. Ja, ist so. Und du bist aber im Grunde kurz davor, jetzt den Alkohol zu verfallen, kleinere kriminelle Delikte zu begehen und so Sachen. Naja, Mittel danach. Aber dafür bist du ja dann doch ziemlich. Das ist ja nicht der Grund. Dafür bist du ja dann doch ziemlich höflich. Ja. Gut. Der also ein Vortrag wäre jetzt deins erstmal nicht. Nein, in meinem Lexikon steht nichts unter Verluste. Gut. Okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Ach, vielleicht finde ich jetzt hier aber doch mal jemanden. Hallo? Ja, hi, hier ist Tim. Wie heißt du? Tim. Tim. Aus Fürstenwalde bin ich. Du bist aus Fürstenwalde. Ja, genau. Tim, das Thema hast du jetzt schon mitbekommen? Ja, doch. Verloren. Verluste verloren. Genau. Ja, also würdest du dich dann imstande sehen, einen richtigen kurzen Vortrag, einen Kurzvortrag zum Thema zu halten, mit, sagen wir mal, einer halben Stunde Vorbereitungszeit? Sei ganz ehrlich. Ich denke nicht, ich habe eine Hausaufgabe, aber ich wollte vom Verlust von Kurt Cobain reden. Ja, nee, müssen wir später versuchen. Ich suche jetzt noch jemanden, der bereit wäre, einen Vortrag zu halten. Ja, tschüss. So, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Eine 6. Wer bist du? Eine Mr. X. Eine 6? Eine Mr. X. Du bist Mr. X? Ja. Bist du dir ernst sicher? Ja. Du willst ja ein X für ein UFO machen. Was will ich denn machen, UFO? Na, du bist Mr. U, Baby. Hallo? Hallo, wer bist denn du da? Ja, Hier ist Pfanne aus Grabow, Mecklenburg. Ne? Pfanne? Ja, Pfanne. Pfanne, wie alt bist denn du? Ich bin 24. Du bist 24. Also über Verluste kann ich dir auch was. Jetzt machen wir eine ganz kurze Autobiografie. Schnell. 24, 96 haben wir jetzt, bist du 72 geboren. Richtig. Ja, wo? 72 in Bützow, auch Mecklenburg. In Bützow. Deine Eltern von Beruf? Vom Beruf beide Lehrer. Beide Lehrer? Ja. Also schon eher so ein bildungsbürgerlicher Hintergrund. Ein bildungsbürgerlicher Gut. Hintergrund. Du selber, Schule? Schule, Pioniere, ja. Und FDJ wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja, logisch. Ja? Gut, Abitur. Sag mal, woher weißt du denn das? Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Ist klar. Nach dem Abitur, 18 plus Moment, 72, Moment. 90, nicht mehr zur Armee gegangen? Moment. Wir müssen jetzt mal ganz schnell kurz zusammenraffen. Zu schnell. Ja, weiß ich. Habe ich in einem halben Jahr geschafft. Super, gratuliere. Du solltest, ja, das ist doch jetzt, geht doch aber jetzt nicht darum, dass du jetzt hier angibst, dass du hochbegabter bist. Nein. Ein Wunderkind. Sondern geht nur darum, ob du Abitur hast oder nicht. Du hast Abitur und dann deine berufliche Ausbildung. Ja, sag mal, wir können hier aber nicht beide gleichzeitig reden. Ja. Das siehst du ein. Ja, aber du hörst ja. Mir ich würde dir jetzt einfach mal ganz fair den Vorschlag machen. Wenn ich rede, rede ich. Wenn Pausen sind und meine Stimme sich hinten so hebt, was im Schriftlichen ein Fragezeichen wäre, dann könntest du kurz reden. Okay, du. Ja, und wenn ich dir dann aber ins Wort falle, dann musst du sofort verstummen und auf meine Frage lauschen, die kommt, ja? Weil ja, ganz wichtig ist, dramaturgisch. Ja, weil die Leute sonst hier oder nicht hören. Ach. Auch du, Brutus? Da bist du aber weit weg, Baby. So, Abitur. Danach? Moment, Abitur nicht abgeschlossen. Oh, nicht abgeschlossen. Also auch nicht studiert? Nicht studiert. Lehre gemacht, Autoschlosser. Falsch, Wasserbauer. Wasserbauer. Ja. Mein lieber Wasserbauer ist ja ein seltener Beruf. Ja, in Kleinmachnow, bei Potsdam. In Kleinmachnow. Da wird ja nur noch übertroffen vom Vogelbauer, finde ich. Wärst du denn in der Lage, einen kurzen Vortrag zu halten zum Thema Verluste, etwas allgemeiner? Allgemein über Verluste. Ja, so eine Art, Abitur quasi, ja? Deutschunterricht, Thema ist Verluste. Und wie heißt du? Na gut, Axel. Axel, und du sollst ein Thema, du sollst... Zu mir. Ich sag Axel. So eng sind wir nicht miteinander, Axel. Ja, leider. Und du sollst zum Thema Verluste kurz was erzählen. Vielleicht so ein bisschen Literatur, irgendein wichtiges Zitat, Faust oder irgend so. Und dann ein bisschen rumresonieren und vielleicht hinten mit so einer Ich-Erzählung enden. Packst du das? Ich versuche es einfach mal. Ja? Axel, dann würde ich dich einfach irgendwann zurückrufen. Bist du einverstanden damit? Ja? Dann setze ich dich jetzt auf die Warteschleife, lass mir deine Telefonnummer geben und ruf dich nachher in einer halben Stunde oder irgendwann so zurück. Und dann hast du deinen Vortrag ausgearbeitet und kannst ihn dann halten. Ist das okay? Natürlich ist das okay. Ja, natürlich ist das okay. Das ist super, oder? Oh Majestät. Du bist mir dankbar und freust dich. Bin ich, absolut. Ja? Und wenn du Glück hast, gibt es nachher sogar noch eine Zensur. Das ist das Größte. Okay, Axel, bleib in der Leitung. Ich muss jetzt nämlich langsam mit der Sendung beginnen, fällt mir gerade ein. Ja, dann los. Bis gleich. So, Axel wartet jetzt, hoffe ich, und jetzt kann die Sendung anfangen. Und klar, Trailer, zack, zack, dann ein bisschen Entspannungsübung. Heute Reverse Position, Nachrichten, Musik und dann geht's los. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rocking back, raise your feet. up in the air and put your hands under your hip bones. You can look at the picture to see how the posture is being assumed. So let us do it, please. Inhaling, up we go. Legs up, that's right. Higher up, so that you can put your hands under the hip bones. And you are in an upside down position. Now, the reverse posture consists in just staying in this position and doing the deep breathing. You'll find the deep breathing be even easier than to do it when you are just standing because you are forced to do the deep breathing. Keep your elbows close to the body because on the elbows the whole body is resting. If for some reason you think that you cannot do this exercise and you think you are too old, too stiff, too fat, too I don't know what, then you can sit with your feet under the table, the head very close to the table. You just look at the illustration. Then lie down on the back and put the middle of the sole against the edge of the table. Of course, the table has to be standing against the wall, so it should not glide away. And then you just lift your body up and support with your hands. And you'll find that it is so easy that even if you thought you could never do it, in a few seconds you have done it. Danke, ungeiler Sound, um Nachrichten drauf zu sprechen, oder? Mm. 22.30 Uhr. Kurzinfo. Hoffnung. Russische Militärs und tschetschenische Rebellen haben heute eine Waffenruhe vereinbart. Sie solle morgen Mittag in Kraft treten, meldete das russische Fernsehen unter Berufung auf einen Rebellensprecher. Interfax zufolge wurde außerdem vereinbart, die Truppen zurückzuziehen sowie Verwundete und Tote auszutauschen. Eine Bestätigung von russischer Seite liegt bisher noch nicht vor. Bosnienwahl. In Vorbereitung auf die Stimmabgabe am 14. September hat US-Außenminister Christopher eine neue Bosnien-Mission begonnen. In Brüssel ließ sich Christopher heute vom NATO-Oberbefehlshaber über die Lage in der Krisenregion informieren. Morgen ist ein Treffen mit den Präsidenten Bosniens, Kroatiens und Serbiens in Genf geplant. Antrag. Deutschland hat von Italien offiziell die Auslieferung des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Erich Priebke gefordert. Er sitzt derzeit in Rom in Auslieferungshaft. Gleichzeitig erging ein Antrag auf Auslieferung von Karl Haß. Beide ehemaligen SS-Offiziere hatten gestanden, 1944 Zivilisten beim Massaker der Deutschen in den Adriatischen Höhlen eigenhändig getötet zu haben. Überfall. Zwei Mitarbeiterinnen der deutschen Botschaft in El Salvador sind bei einem bewaffneten Überfall verletzt worden. Wie die Botschaft heute mitteilte, hatten Straßenräuber bei dem Versuch, das Diplomatenauto zu stoppen, die beiden Frauen beschossen. Vermutung. Auf dem Jupitermond Europa gibt es möglicherweise Wasser. Diese Theorie stellten NASA-Wissenschaftler nach der Auswertung von Fotos auf, die die amerikanisch-deutsche Planetensonde Galileo aufnahm. Danach sind auf den Bildern Stellen erkennbar, ähnlich den Eisschollen in den Polargebieten der Erde. Ach, Wasser, Wasser, wenn es da Bier gäbe. Ne? Sag mal, ich hab jetzt Matthias. Ja. Ich hab nicht aufgepasst. Haben wir Sport? Nein, haben wir nicht. Aber Wetter haben wir, oder? Erstmal Wetter, genau. Ja, dann machen wir jetzt Wetter. Ja. Einverstanden? Ja, dann machen wir Wetter. Okay, Wetter, wa? Wetter. An diesem Abend nachlassender Regen im Fritz-Radio-Land, nachts dann gering bewölkt, Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Und jetzt Verkehr? Im weitesten Sinne jedenfalls. Was heißt im weitesten Sinne? Das kommt gleich. Ja, bin gespannt. Verkehr. Mit einer Meldung aus Berlin, im Ostteil von Berlin ist der Notruf 110 wieder betriebsbereit. Das war's. Das ist ja echt Verkehr im weitesten Sinne. Das war eine Kurzinfo mit, hey, welchen Regler muss ich denn hier runterziehen? Matthias Kerkhoff, Nachrichten mit menschlichem Antlitz. Aus einer Hamburger Garage, direkt in den deutschen Pop-Olymp. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Die Lofi Deutsch-Text-Punk-Band Tokotronic. Live in Farbe und zu dritt. Tokotronic in der Volksbühne zu Berlin. Freitag, 30. August. Unterstützt, untermauert und niemals unterschätzt von Fritz. Jetzt erstmal hier Sprechfunk-Jingle und danach aber wie die Faust aufs Auge, Kinder. Bleibt dran und seid gespannt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und da ja noch eine gewisse Begriffsstutzigkeit viel, viel weiter verbreitet ist, als mir lieb ist und als ich eigentlich immer annehme, hier nochmal eine kurze Erinnerung. Aus einer Hamburger Garage direkt in den deutschen, ja? Pop-Olymp. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Ich bin schon aufgewacht, mit dem schlechten Gewissen etwas zu vermissen. Ja, das hat er gesessen, oder? Kopf und so. Achtung, versteckter Hinweis aufs Thema. Das war, ach, wie heißt die Band denn? Wie heißen die denn eigentlich? Hallo, wer bist du da? Yes. Hallo? Hallo? Hallo, Kuttner. Ja, Tag. Tag. Wo hast du denn die Telefonnummer her? Ich habe ja die Telefonnummer überhaupt noch nicht verraten heute. Ja, die kann ich auswendig. Ei, dann sag die doch mal. 0331 für Potsdam, 74 81 110. 0331 für Potsdam, 74 81 110? Genau. Ja, genau so? Ja. Richtig. Gibt es noch Sachen, die du auswendig kannst? Jetzt ja. Außer das eigene Geburtsdatum, so ein bisschen eher ferne liegen. Wie viele Telefonnummern ungefähr kannst du auswendig? Na, zwei. Drei? Sag mal die anderen zwei. Wenn ich übers Radio. Du sollst ja nicht die Nummern sagen, du sollst sagen, wem die hören. Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Wieso denn nicht? Kannst du sagen, Mutti? Wie alt bist denn du? 14. Aber da sagt man nicht mehr Mutti, oder? Das ist schon ein bisschen genierlich, wenn man dann im Radio gezwungen werden soll, Mutti zu sagen, oder? Kann man schon sagen, ja. Ja? Dann versuch aber trotzdem, sag mal Mutti. Mutti. Normal. Mutti. Aber jetzt hast du es aber so ein bisschen sehr gedehnt. Richtig, also richtig frisch, straff, klar. Mutti. Nee. Das war, das schleift am Anfang, dödelt sich das so rein. Du musst jetzt sagen, wie so ein 100-Meter-Laufstart. Mutti. Mutti. Nicht so schnell, richtig. Mutti. Mutti. Da würde ich mich aber überhaupt gar nicht angesprochen fühlen, wenn ich deine Mutti wäre. Du bist ja auch nicht meine Mutti. Wäre aber schön, oder? Naja. Würdest du mich gerne als Mutti haben? Eher nicht. Warum denn nicht? Ach, weiß auch nicht. Na, du musst doch wissen, warum du mich nicht als Mutti haben willst. Hm. Dann würde ich dich jetzt mal bitten, das wenigstens, also... Zu begründen fällt eher schwer, aber ich will dich vielleicht zu so einer Art Begründung hinführen. Jetzt wäre schön, wenn du jetzt mal vergleichen würdest, die wichtigsten Charaktereigenschaften und so von deiner Mutti und von mir. Die steht hier übrigens gerade. Ach ja? Jetzt rennt sie weg. Warum denn? Weiß nicht. Vielleicht, wie heißt denn du eigentlich? Martin. Martin, vielleicht ob ich lieber mit deiner Mutti... Ach, weil du jetzt fünfmal Mutti gesagt hast, ist die angekommen? Sag mal nochmal Mutti, vielleicht kommt die gleich wieder. Nee, ist sie wieder da. Ach, ist, ohne dass du Mutti sagst, ist sie schon wieder angekommen. Ja. Tolle Mutti, tolle Mutti, tolle Mutti hast du da. Ich wollte mich bei dir bedanken. Bist, wofür? Dass du jetzt im besten Fall... Du hast mir gestern noch eine E-Mail geschickt, oder? Wie bitte? Kannst du dich erinnern, du hast mir gestern eine E-Mail geschickt? Kann ich mich nie erinnern. Nee? Nee, öffentlich kann ich mich sowieso ja nicht erinnern. Also und privat fällt mir ja auch schon schwer genug. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt überhaupt ja nicht reden. Nee. Sondern du sollst jetzt nochmal einen kurzen Vergleich zwischen deiner Mutti und mir machen, bitte. Ja. Beim Damit Aussehen gibt es einen Unterschied, würde ich mal denken. Aber sicher bist du dir ja nicht? Wie du auch wie ich aussehe, weißt du, oder? Ja, klar. Ja, und deine Mutti hast du auch schon mal angeschaut in den 14 Jahren, die ihr so zusammen seid? Ja. Könntest du den Unterschied vielleicht mal ein bisschen präziser fassen? Die Haarfarbe? Ja, jetzt, guck mal, du bist jetzt, sagen wir mal, Stiftung Elterntest, ja? Mhm. Und du hast jetzt von verschiedenen Firmen hast du jetzt unterschiedliche Eltern zugeschickt gekriegt, ja? Die alle unter dem Titel Mutti firmieren, ja? Mhm. Mutti Soft, Mutti Straight, Mutti Light, Mutti biologisch abbaubar, verschiedene Muttis, ja? Und du sollst jetzt aber nur zwei Produkte vergleichen. Die Mutti, die da neben dir steht, und mich als Mutti. Jo. Ja, und jetzt so natürlich, wichtig ist natürlich Aussehen, also so Design, Preis, praktische Handhabbarkeit, Sicherheit und so Kategorien. Mhm. Aussehen. Mhm. Aussehen Mutti. Aussehen Kuttner. Jetzt mach mal jetzt kurz in kurzen Sätzen knapp, zack, ran. Zack, zack. Aussehen Mutti gut. Aussehen Kuttner. Ist mir ja ein bisschen zu allgemein. Nee, du müsstest jetzt schon jetzt nicht wertende Vokabeln, sondern erstmal beschreiben. Ja, blonde Haare. Ist doch klar. Lang, kurz? Ja, so mittellang. Mittellang, Augenfarbe? Wirklich, blau-grau. Blau-grau. Anliegende Ohren oder abstehend? Ja, anliegend. Anliegende Ohren? Ja. Also anliegende Ohren habe ich auch. Haarfarbe schwarz bei mir, Augen eher braun. Ja. Größe? Größe 1,72. Au, da hast du mit deiner aber natürlich mehr Mutti fürs Geld. Ja. Ja. Und weiter noch wichtige Charakteristika, was das Aussehen betrifft? Naja, normal. Gut, ihr schätzt das Alter der Mutti? Vom Aussehen? Ja. Na so. Naja, wirst du ungefähr grob. 35 so. 35 ungefähr. Ihr schätzt das Alter ich? Ich weiß ja, wie alt du bist. Also sagen wir auch 35. Naja. Das ist ungefähr gleich. Jetzt sagen wir mal praktische Handhabbarkeit. Ja. Mutti, wie lässt sie sich händeln so? Oder ist sie sehr sperrig? Geht so. Aber ist jetzt auch nicht zu breit, also so, dass sie, sagen wir, man kriegt die immer noch durch Türen durch und sowas. Ja, passt. Ja, passt in die Badewanne und so. Ja. Ja, in die Küche. In die Küche, ja. Ja, wo Muttis eben hinhören, ne? Ja, mein lieber du. Und Icke, passe eigentlich auch in Badewannen, durch Türen durch, passe auch in Küchen drin. Mhm. Also von daher steht's jetzt doch ziemlich 1-1. Und du entscheidest dich aber doch für deine Mutti? Ja. Und ich bin traurig. Und danke dir aber für deinen Anruf. Bitte. Grüß da die Konkurrenz. Konkurrenz? Naja. Ja. Oh Mann. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. So, Thema ist noch Verluste, 35 Jahre Mauer. Da, nee, 35 Jahre Mauer ist nicht das Thema, sondern ist ein aktueller Anlass, auf den ich Bezug nehmen will, indem ich hier, es gibt ja Wolfgang Neuss, es gab Wolfgang Neuss, Wolfgang Neuss ist ja schon eine Weile tot, bestimmt 6 oder 7 Jahre, wann ist er gestorben, 89 oder 90, an Krebs, hat aber da, glaube ich, doch ein etwas anderes Verhältnis als viele anderen dazu gehabt, hatte im Grunde eher unter dieser Haustierperspektive gesehen, hat gesagt, der ist mir zugelaufen, um den muss ich mich kümmern, ist dann irgendwann gestorben und gehört, glaube ich, zu den Toten, von denen viele froh sind, dass er tot ist, trotzdem alle ihn jetzt eigentlich sympathisch und toll finden, aber dass sie froh sind, dass er tot ist, kann man zum Beispiel daran merken, dass man den nie mehr irgendwie im Radio hört. Und was ist das Bemerkenswerte an Neuss, von dem kann man lernen, wahrscheinlich nicht prima Formulierungen oder Merksätze, sondern möglicherweise so eine Art eher so Denken, ein bisschen assoziieren, ja, Gedanken unterschiedlichster Rasse, Religionszugehörigkeit, Nationalität, Gedanken unterschiedlicher Sprache bilden Bündnisse. Und das ist das Großartige an Wolfgang Neuss und darum muss man ihn immer wieder hören, selbst wenn das unmittelbar, was er sagt, vielleicht ja nicht stimmt. Das ist sowieso eine unwichtige Kategorie bei Neuss. Ob es jetzt richtig ist, was er sagt oder falsch, auf jeden Fall ist es überraschend und belehrend. Wolfgang Neuss zur Mauer. Das Ding hat ja jetzt einen Spitzbart. Die Berliner Mauer, unsere Gedächtniskirche für Gehirnpygmäen, unsere Berliner Steinlinie, unsere ständige Stabhochsprungmöglichkeit, The Wall, die Ulbricht-Barrikade, die Nikita-Khrushchev-Geißel, die blutigen Rolling Stones im Herzen des braunen Riesen Berlin, die Mördersteine von Peter Fechter, der Zaun der Gottlosen, die Mauer,

das Erich Weinert Ensemble hab hier, hat hier gesungen. Das, die sind ja auch abgewickelt. Ich bin nicht ein großer Fan vom Erich Weinert Ensemble und die Frage ist, darf man so eine Musik an so einem Tage überhaupt spielen? Aber jemand, der Reime schafft wie wie überall am Ostseestrand ist vorne Wasser, hinten Land, der kann meiner Sympathie gewiss sein. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Der kann sich meiner Sympathie gewiss sein, muss das natürlich heißen. Tag, wer bist denn du da? Ja, Tag, ich bin der Ronald. Ja, du bist der Ronald. Ja. Na, das ist doch schon mal klasse. Ja, ich versuche schon eine halbe Stunde lang bei dir durchzukommen. Ja, warum sagst du das so vorwurfsvoll? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist doch ein gutes Zeichen. Ja, genau. Und das steigert doch den Wert des Durchkommens, oder? Ja, stimmt. Vor allen Dingen hängt man nicht in so einer blöden Warteschleife und verpulvert dadurch seine Gebühreneinheiten. Ja, sonst kann man ja eine Menge mit Geld machen, aber hier nicht, oder? Da muss man noch arbeiten dafür. Sitzt man da und drückt die Wahlwiederholung und die Wahlwiederholung und die Wahlwiederholung und nichts passiert und dann ist man drin und das Glück schäumt über, ne? Ja, genau. Du bist ja jetzt über und über in deinem ganzen Körper wahrscheinlich mit Glücksschweiß bedeckt. Ja, natürlich. Siehst du? Glücksschweiß zum Beispiel ist ein Wort, wo 7 Konsonanten hintereinander sind. Ach, C-K-S-S-C-H-W. Hm. Nicht schlecht. Ja, lieber Glücksschweiß. Sag mal irgendein anderes Wort mit 7 Konsonanten hintereinander. Oder eins mit 9. Oder mit 12. Können Sie das nur kurz, das kann ich ja noch nehmen. Soll ich dir mal mein Wort mit den allermeisten Konsonanten sagen? Ja. Nö, ich weiß nicht, ob ich dir das sage. Ich vielleicht frage mal rum, ob noch jemand anders Worte mit ganz vielen Konsonanten hintereinander hat. Ja. Du sag mal, wollen wir jetzt nicht das Spielchen Frage und Antwort spielen? Du fragst, ich antworte? Hast du was gemerkt jetzt? Nee, nicht ganz. Siehst du, das ist ja das Problem, dass ganz viele von den Anrufern nichts merken. Du schlägst mir vor, ein Spiel zu machen, das darin besteht, ich frage und du antwortest. Ja. Und du fängst aber an, indem du fragst und von mir eine Antwort erwartest. Ja, du, du stellst es völlig auf den Kopf. Kannst du dir vorstellen, dass mein Körper jetzt über und über mit Wutschweiß bedeckt ist? Ich glaube nicht, dass du so stark schwitzt. Aber dass ich so stark wütend bin, würdest du mir schon glauben? Nein, nicht ganz. Das wirst du jetzt merken. Zack, ist er raus. Weg. Aus reiner Wut, Übermut und Dallerei. So, jetzt, das Thema ist Verluste. Das ist klar, ja? Wenn jemand mal was Wichtiges verloren hat oder so, dann soll er hier anrufen, 0331 für Potsdam, 0331 74 81 110. Das ist das Thema. Aber das Thema ist erstmal ein mittelfristiges Ziel. Jetzt geht's noch um die das Erreichen einer kurzfristigen Zielstellung. Und zwar Worte, in denen möglichst viele Vokale hintereinander sich befinden. Nicht unterbrochen von, Konsonanten hintereinander befinden, nicht unterbrochen von Vokalen. Tach. Hallo? Hallo. Hallo? Hast du denn ein Wort, das durch sagen wir Konsonantenreichtum zu beeindrucken versteht? Nee, eigentlich nicht. Ja, schön, vielen Dank. Hallo, du da? Ach, da haben wir auch einen kleinen Schreck gekriegt. Du, hallo? Ja, hi. Hallo, hast du ein Wort mit ganz vielen Konsonanten? Ich würde sagen, da könntest du im polnischen Telefonbuch mal nachgucken, die ganzen Namen, die haben relativ viele Konsonanten. Naja, so einfach wollen wir es uns ja nicht machen. Hast du jetzt ein Wort parat, was wirklich ein Wort ist und kein Name? Nee, tut mir leid, aber ich habe eine Frage, ja. Zum Beispiel ein Wort mit 12 Konsonanten hintereinander? Du hattest ja letzte Woche ein Wort. Könntest du dir das... Na, ich habe jede Woche eine massenhafte Worte. Ja, das ist so ein Wörterbuch, da wollte ich mal wissen, wie das heißt. Rückläufiges Wörterbuch, der deutschen Gegenwartssprache. Ja, das war es eigentlich schon. Siehst du? Gut, habe ich wieder eine Frage. Das ist aber, jetzt die Sendung gerät ja hier völlig aus dem Ruder. Ich soll doch eigentlich die Fragen stellen. Na, dann frag mich was. Hast du ein Wort mit besonders vielen Konsonanten? Nein. Na, siehst du, ich frage und du antwortest ausgesprochen einsilbig. Was ja stimmt. Nein ist ja ein Wort mit einer Silbe nur. Eben, wozu zu viel reden, ne? Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, wer bist denn überhaupt? Du klingst ja fast wie ein Bekannter. Das könnte sein. Ich heiße Joachim, also ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Nee, na wieso sagst du dann, könnte sein? Willst du mich jetzt verwirren? Weil du mir mein Autogramm gegeben hast und weil wir irgendwo gequatscht haben. Ich glaube Autogrammstunde oder so, aber... Ach so. Ach na, ich bin aber ein Quatscher vor den Herren, du. Ich weiß, deswegen rufe ich auch das an. Ja, vielen Dank, tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Ja, eine halbe Stunde telefoniert er und dann ist er dran und geht nicht ran. Wer bist denn du? Assi. Hast du ein Wort mit vielen Konsonanten? Nee, ich wollte anderes zu dem Thema sagen. Nee, ich will nichts anderes jetzt wissen. Ich will nur Worte mit vielen Konsonanten. Hallo? Hallo. Hallo. Adrian, hallo, aus Wedding, Berlin. Fabian? Adrian. Adrian. Ja. Adrian aus Wedding. Jawohl. Nun ist Wedding ja nicht gerade im Berliner Stadtbezirk, in dem man Adriane vermuten sollte. Ja. Bist du da im Wedding geboren? Nee. Nee, doch, ich bin auch im Wedding geboren. Soll ich auch krank machen? Du bist im Wedding geboren. Und lebst doch schon die ganze Zeit deines Lebens im Wedding? Hallo, Adrian. Sprachlos. Der Verlust der Sprache, eine Möglichkeit nachher hier auch anzurufen und darüber sich zumindest gestisch mit mir zu verständigen. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ronny. Ronny, hast du ein Wort mit ganz vielen Konsonanten? Ja. Sag mal. Kryptogamen. Kryptogamen? Hm? Wo sind denn da die Konsonanten? Na, Konsonanten sind das so eine wie K und R oder ja, so? Ja, das sind so eine wie so. Das sind Konsonanten. Na, am Anfang sind die da alle... K-R und dann Y? Y ist aber kein Konsonant. Das ist auch kein Vokal. Das sind doch eher O und A und E. Es geht ja jetzt nicht darum, ob es ein Vokal ist oder nicht, es geht nur darum, dass es kein Konsonant ist. Und warum ist das kein Konsonant? Da suche ich ja extra was aus dem Duden raus. Na, weit wie ein, weit, eine Freude weit zu so stimme, weil so stimmhaft wie ein Vokal gesprochen wird. Du sprichst es ja als Ü oder Y oder irgendwie so. Ja. Ja? Finde ich aber irgendwo ziemlich ungerecht. Das ist ungerecht. Du kannst schon sagen, dass, sagen wir mal, das Y wahrscheinlich der benachteiligste und sicher problematischste Buchstabe des Alphabets ist. Das finde ich auch. Aber das hebt ihn natürlich auch raus. Das hebt ihn natürlich auch eine gewisse Einzigartigkeit. Mhm. Ja, er taucht, ist im Grunde ein sehr edler Vokal eigentlich, wenn man ihn jetzt als Vokal bezeichnen darf. Ja. Ja, ist im Grunde richtig, also du siehst es dann auch, wenn du jetzt mal geografisch dir Deutschland anschaust. Hm? Ja, da ist Y Moment, auch kaum... Moment, muss mich erstmal umdrehen, gut, jetzt. Ja, Y ist kaum verbreitet in Deutschland. Hm? Und wenn dann nur am Ort der Reichen und Angeber und Golfspieler, Sylt. Ja? Tatsache. Die Geografie des Y. Hm? Ja, und dann in Frankreich wieder über den Erster Weltkrieg. Nicht so luxuriös, aber in Deutschland extrem, im Grunde die Kaviar-mäßig. Aber im Mittelmeer gibt es Y auch nochmal dort irgendwo. Bei Zypern irgendwo in der Region. Ja, bei Zypern gibt es auch noch ein Y. Da hast du recht. Wie würdest du Zypern schreiben? Na, mit Z, ein Ü. Ein okay, wollen wir an der Stelle jetzt erstmal das Gespräch beenden? Nee, warte mal, ich habe da noch eine wichtige Frage. Frag mal. Letzte Sendung habe ich ja schon mal angerufen. Nein, doch, und also passiert jetzt... über die Bedeutung des Dudens nachdenken. Hast du das nun gemacht? Nee, habe ich überhaupt nicht gemacht. Warum ich denn? Ich bin doch nicht jemand, der sich jetzt hier Aufträge von Hörern geben lässt. Hast du den Gedanken etwa verloren? Ich habe den Gedanken ja nicht verloren. Ich hab überhaupt keinen, der desselben daran verschwendet überhaupt. Verstehst du? Das finde ich jetzt aber ziemlich ungerecht. Man denkt sich da Dinge aus, um dich auch mal ein bisschen zu beschäftigen. Sag mal, denkst du, dass du hier mit einem Unbeschäftigten zu tun hast und redest? Ja, wenn die Zeit hast, dich hier, was ist heute Dienstagabend? Da darf ich mal sagen, dass ich wahrscheinlich einer der hoch- und meistbeschäftigsten einer Kategorie meiner Wahl bin. Die Kategorie ist jetzt schwierig. Aber im Grunde sagen wir mal eigentlich so eine Figur wie heißt der von Thyssen, den die jetzt festgenommen haben? Ja, der dann quasi sagt, na, er kann doch ja nicht bescheißen, er hat doch so viel zu tun, er hat ja nicht die Zeit dazu. Ist doch großartig. Und so dem bin ich eigentlich vergleichbar. Ach, ich du danke. Bescheißt auch immer, oder wie? Was? Du kannst auch nicht bescheißen. Nee, weil das ist aber jetzt ganz schwer, jetzt hier so in auf Vergleichsebenen mit dem Hörer gedanklich zu operieren. Mhm. Ja? Weil du pickst dir natürlich voll das Falsche raus. Das ging jetzt nur um, die Überschrift für den Vergleich eben war Vielbeschäftigkeit. Vielbeschäftigkeit. Meine Vielbeschäftigkeit. Aha. Ja, vergleichbar nur im Grunde einem deutschen Manager, unterbezahlten, überbelasteten deutschen Manager. Aha. Danke für dieses Aha. Aber jetzt irgendwie. Ach, dass du jetzt noch was sagen musst. Wenn du jetzt nur Aha gesagt hättest und so im Raum hättest stehen lassen und ich hätte jetzt Schluss gemacht. Und wer hätte dir sprechen? Sprachlos muss ich gar nicht hätte sagen. Toll, ja, das höre ich, dass du sprachlos bist. Ich will dir gerne denken? Dabei helfen, hier sprachlos zu sein. Ja. Zack, ist er sprachlos. Sag mal was. Da hat eben ein Hörer die Sprache verloren. Und das ist einzig und allein, viele mögen jetzt denken, dass das hier Technik ist, dass ich irgendwie Knöpfe drücke und dann ist nichts mehr zu hören. Nix da, der Mensch ist in der Leitung, das ist einzig und allein meiner Rede zu verdanken. Ein junger Mensch ist sprachlos. Sag mal was, junger Mensch. Zack. Ja, man kann ja im Radio Erfolg haben oder Misserfolg haben. Die hohe Kunst ist aber im Radio, Wirkungen zu haben, Wirkungen zu erreichen, ja. Sachen zu sagen, Sachen zu vertreten und dann beim Hörer was zu bewirken. Und das ist mir eben gelungen. Der Hörer ist sprachlos. Ich denke, darüber sollten wir vielleicht mal 15 Sekunden gemeinsam nachdenken. 15 Sekunden, in denen auch ich schweigen will. Oh, das tut gut, mal so nachzudenken. Und wenn es nur 15 Sekunden sind. Und toll wäre ja noch, wenn jetzt der Hörer dazu sich in der Lage sehe, selber auch mal nachzudenken. Tag, Hörer. Hallo, hier ist Adrian aus Berlin, Wedding nochmal. Mein Lieber, der ja. Weddinger ist ja doch ein bisschen penetrant. Was sagst du? Penetrant, habe ich gesagt. Bei mir? Mhm. Naja, wisst ihr, wenn man schon so lange anruft und dann versagt die Technik, dann muss man das halt nochmal machen. Wieso hat die Technik versagt? Ich hab dich doch rausgeschmissen. Ach, du hast mich rausgeschmissen? Ja, fies, oder? Ah, ist hart, ja. Ja. Ah, das ist richtig voll das Gegenteil von Fliege, wa? Auch nicht unbedingt. Was heißt denn hier nicht unbedingt? Da steh ich aber drauf. Stehst du drauf? Kriegst ja. du manchmal auch Fliege? Ach, du meinst das auf ARD, das Zeug da? Ja, Fliege, der Pfaffe, der da immer so rumseiert. Ach, wo haben Sie denn Ihren Krebs? Ach, machen Sie das Kleid da mal auf. Ach, zeigen Sie doch mal. Ja. Ach, sieht ja toll aus. Ach, sieht ja schlimm aus. Das ist Fliege. Ja, das ist oh, das Fernsehfaschismus. Diese ganzen Themen von der Haare herbei. Ach, widerlich, ekelhaft. Leute, ja. Ja. Wir sind, hier sind wir nicht bei Fliege, Freundchen, wenn ich das mal sagen darf. Nee, ja, keine Zeit. Hier jetzt hart zur Sache. Ja. Und zack, wird schon jemand auch, sagen wir mal, auf die Stätte seines Lebens hingewiesen. Der Weddinger, Adrian. Ja. Adrian. Weswegen rufst du denn jetzt nochmal an, Adrian? Ja, ich wollte, du wolltest doch viele Vokabeln hintereinander haben, da. Nicht Vokabeln, nee. Konsonanten. Nein, meine ich ja nicht. Meine ich ja. Ich hab eins mit 7 gefunden. Na, sag mal eins. Aber mit 7 hatte ich da vorhin schon selber, oder? Was hab ich denn da gesagt? Wie sieht jetzt ja nicht so. Ach, na Mensch, sag mal, verfolgst du die Sendung überhaupt ja nicht ein bisschen aufmerksam? Ja, doch auch. Aber? Gerade die 15 Sekunden eben, die haben mich auch sehr beschäftigt. Hast du da nachgedacht? Ich hab nachgedacht. Adrian, ich gratuliere dir. Toll, einen Hörer, der nachdenkt. Mensch, wenn ich jetzt einen Tusch hier hätte. Mal kicken, vielleicht habe ich hier irgendeine schicke Musik, irgendwas, was man so, nee, ist, ach Mann, das ist ja ärgerlich. Ja, hast du mir die Eurovision da? Was, Eurovision? Nee. Wir können vielleicht ein bisschen Fußball irre. Aus! Das Spiel ist aus! Super, ja, das hätte, naja, würdest du das als Tusch gelten lassen? Das Spiel sieht mal aus, ich weiß nicht, ja. Irgendwie. Ach so, na, dann sag mal jetzt dein Wort mit den 7 Konsonanten hintereinander. Fuchsschwanz. Fuchsschwanz. C-H-S-S-C-H-W. Stimmt. Adrian, ich gratuliere dir. Ja, vielen Dank. Heiko, ja? Ne? Super. Hast du das jetzt in der Überlegungszeit gefunden oder schon vorher? Nee, gerade als du gesagt hast, du wolltest das hören, ja. Ist mir das irgendwie eingefallen. Dann habe ich gleich gewählt wieder. Richtig, im Grunde so eine göttliche Eingebung? Ach, weiß ich nicht. So komisch. Man hat sowas einfach, ja? Wo man drauf ist. Du sitzt gewissermaßen da im Wedding, und aber die Muße führt dir die Hand. Ja, so ungefähr. Und schreibt Fuchsschwanz auf ein leeres Blatt Papier. Ja, nee, habe ich im Kopf mal. Toll. Adrian, worüber hast du nachgedacht? Du hattest das Wort Fuchsschwanz, hattest du ja schon. Ja. Und jetzt 15 Sekunden Zeit nachzudenken. Ja, ich hatte über so mich so selber nachgedacht. Über dich? Ja. Und da haben 15 Sekunden ausgereicht, um jetzt zu... Nee, eigentlich nicht, aber... Ist zu kurz, so, wa? Ich habe so ein paar Momente nochmal schnell durchlaufen und überlegt, wie es doch hätte besser gehen können oder so. Ja, welches war denn jetzt so die Momente, die du da durchlaufen hast? Ach so, ich habe so gedacht, so wisst ihr, wegen meiner letzten Beziehung und so, dass ich leider nicht mehr mit meinem Sohn so oft zusammen sein kann. Das ist mir doch so ganz schon ziemlich schnell eingefallen. Ei, in den 15 Sekunden? Ja, weil ich mir in den ersten 1-2 Sekunden überlege ich mir, was ist jetzt wichtig oder so. Ja. Was könnte ich jetzt nachdenken? Ja. Und da fiel mir das ein und dachte ich, mein Sohn, das ist für mich das Thema, worüber ich jetzt nachdenken will. Mensch, jetzt stell dir mal vor, sagen wir mal, vielleicht irgendwie ein paar tausend Leute hören zu. Und ein Teil davon, vielleicht 30%, überlegt in den 15 Sekunden wirklich. Und wieder, sagen wir, die Hälfte davon, also in der Summe 15%, denken wirklich über ernsthafte Themen nach. Denn wartet doch jetzt in Bezug auf die Sendung ein wirklicher Substanzgewinn. Auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht hättet ihr die Möglichkeit gehabt, dass noch mehr als 50% dazukommen, nachzudenken. Dass es nur 15% sind, ist zwar auch schon viel, aber... Naja, das war jetzt irgendwie der Versuch einer realistischen Schätzung von mir. Das ist ja jetzt ganz schwer festzustellen. Ja, nee, wir haben das jetzt nur als Beispiel gesagt. Ja, aber... Ich denke, dass vielleicht doch mehr als 15% nachgedacht haben. Aber Adrian, in aller Bescheidenheit muss ich sagen, wenn diese 15 Sekunden, dass die dich zum Nachdenken gebracht haben, ich glaube, das rechtfertigt schon die heutige Sendung. Also aus meiner Perspektive auf jedenfalls. Auf jeden Fall. Vielleicht hat es für viele andere auch was gebracht. Adrian, ich bin stolz auf mich und aber Adrian, ich bin auch stolz auf dich. Oh, danke dir. Vielen Dank, Adrian. Tschüss. Ciao. So, jetzt hören wir uns aber erstmal, bevor wir jetzt hier weitermachen und dann langsam zum Thema kommen. Oh, das mit dem Vokal, den Konsonanten, das ärgert mich ja doch. Dann hören wir jetzt aber erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung, den wieder David produziert hat. Ich selber habe ihn auch noch nicht gehört, bin von daher völlig gespannt und verbinde das mit einem Geburtstagsgruß für Fidel Castro. Hinten ran kommt Carlos Puebla mit einem seiner großen Klassiker, Hasta Siempre. Che Guevara-Lied. Müsst ihr euch selber anhören. Jetzt muss ich erstmal den Knopf finden, wo hier irgendwie überhaupt das abfährt. Ach, das ist ja interessant. Hier, super. Dann hören wir jetzt den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hallo Johnny. Ja. Tag, Jürgen. Tag. Na, seid ihr schon fleißig? Nee. Klingt aber schon gut, die Gitarre, Jürgen. Ja, klingt schon ein bisschen anders, oder? Ja. Also war schön. Aber nicht super. Schlecht. Er ist bestimmt stolz drauf, ne? Guck mal, was ich mitgebracht habe. Alter Country-Experte. Jetzt. Ja, machen wir ihn jetzt. Vielleicht mal was Neues. Was denn? Neue Musik. Großartige Musik. Großartige. In welche Richtung ungefähr? Puh, Niederhagen. Ach, Quatsch. Doch. Also, Niederhagen ist echt nicht mein Ding. Hagen ist nicht mein Ding. Nee, wir müssten vor allem mal einen eigenen Stil finden. Macht das für einen Sinn? Willst du einfach dein Leben lang Elvis nachspielen? Oder singen? Ah, du bist ja auch voller Elvis-Fan, oder? Ja, total. Ist ja ein Gott, Rocket-Billy. Ja. Ist ja immer noch die Frisur. Willst du Rocket-Billy machen, Jürgen? Oh, das klingt ja aber voll verlockend. Na los, spiel mal was. Ja. Super. Du kannst das, komm. Klasse. Yeah. Einfühlsamer und in gewisser Weise professioneller. Alter, Rocket-Billy. Ja, ist ja immer noch die Frage. Klasse, können wir ja einbauen in unseren neuen Stil. Nehmen wir mal an, das heißt annähernd wahrscheinlich mit Rock'n'Roll zu tun. Eine schöne Musik. Ja, muss aber irgendwie noch was anderes drin. Trip-Hop, House, Jungle, so die Ecke. Ja, was Populäres so. Hip-Hop, Soul und Black Music. Mach doch mal was auf deinem Synthi, Jürgen. Ach, das ist eine Möglichkeit. Ja, mach mal. Super. Mach mal. Nicht so schräg. So, ist, so einfach ist es ja nicht. Einfach poppiger irgendwie. Na gut, dann muss man sich eben verstellen. Ja. Ist schon geil. Findest du? Klingt so nach Kraftwerk. Ist mir auch nicht aufgefallen, ne? Du musst ja tüchtig besoffen sein. Ist doch das Drum. Hallo. Hallo. Die hat dann aufgehört. Was willst du denn eigentlich singen, Jürgen? Quatscher? Ja. Wenn du meinst, klingt heiter. Hab ich heiter gesagt? Bin ich jemand, der heiter sagt? Nein, ich sagte, es klingt heiter. Heiter? Nee. Was denn? Nee. Quatscher. Johnny, du spielst wieder Schlagzeug, ne? Ja, macht Spaß. Ja. Gut. Oh, oh, oh, oh. Ja. Quatscher. Quatscher. Oh, oh, oh, oh. Quatscher. Quatscher. Quatscher. Hey Johnny, ja? Quatscher. Johnny. Quatscher. Thought I was a case. Flexibility. Thought I was a case. Flexibility. Thought I was a case. Flexibility. Quatscher. Ich bin wieder ein bisschen sprachlos. Ich muss vielleicht nochmal erklären, hört sich ja irgendwie alles so nett an. Das hat David gemacht. Und wer jetzt denkt, dass da Johnny und ich und er da irgendwie rumgestanden hätten und irgendwas gesagt, dem ist nicht der Fall. Der Typ nimmt nämlich die Sendung immer so auf Band auf und bosselt dann ganz alleine zu Hause so ein Ding da draus. Und ich bin voll beeindruckt. Danke, David. Mhm. cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Carlos Puebla, das war, glaube ich, auch einer der ewigen Songs. Vorhin hat er mit Johnny drüber gesprochen, ob es so ewige Platten gibt. Das ist, glaube ich, einer der ewigen Songs zum 70. für Fidel Castro. Kuba, das ist ja sowieso ziemlich tragische Angelegenheit. Da verlässt einen ja auch der sichere Bewertungsinstinkt, mich jedenfalls. Ist schon traurig, das anzuschauen. So, aber wir machen jetzt geniale Brücke wieder. Wichtige Sachen werden gesagt und dann wird rumgedödelt wie bei Fliege, den ich so verachte. Tut mir leid, ich schäme mich. Wir telefonieren jetzt weiter. Das Thema ist Verluste. Mit euren Konsonanten, da kommt ihr sowieso nicht mehr aus dem Arsch heute, glaube ich, oder? Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Stefan. Tag, Stefan. Ich habe noch einen Konsonanten mit 8. Mit 8 Konsonanten? Mhm. Ey, mein Rekord liegt bei 12. Ah. Das glaube ich aber nicht. Na, das wirst du. Ja. Löst du das wenigstens auf am Ende der Sendung? Was? Muss ich mal sehen, weiß ich nicht. Vielleicht in der nächsten Sendung? Oder das schafft ja so Hörerbindung. Wenn ich immer verspreche, dass ich das auflöse und dann aber immer sage in der nächsten Sendung. Und dann hören alle Leute immer zu und es werden immer mehr, die zuhören. Und dann ist es bald irgendwann die meistgehörte Sendung überhaupt in der Welt. Mhm. Toll, oder? Ja. Ja, was ich so für raffinierte, im Grunde kapitalistische Strategien eigentlich habe. Ja. Das ist als Radiosendung, ist das ungefähr das, was früher mal so ein Zigarettenalbum war. Wo man immer wieder Zigaretten kaufen musste, um dann noch ein Führerbildchen drin zu kleben. Oder die Lindenstraße jetzt. Oder, ja? Na, Lindenstraße, klar, bin ich gar nicht so vertraut. Naja, das wird ja auch nie richtig aufgelöst. Und dann muss man halt nächstes Mal wieder gucken. Ach so, stimmt. Ach, ich möchte aber nicht die Lindenstraße sein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Richtig sozialkritisch jetzt und so. Ach, da, na, sozialkritisch bin ich ja selber. Naja. Ach so, deswegen. Naja, nee. Ja, dann sag mal jetzt aber deins mit 8 Konsonanten. Flansch-Schraubverbindung. Flansch-Schraubverbindung, ein schönes Wort. Mhm. Super. Bedanke ich mich, muss ich mir aufschreiben. Flansch-Schraubverbindung. Ja. Mensch, vielleicht sollten wir lieber nächste Woche über Verluste reden und heute eher Wort... ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich. Und heute lieber Konsonanten sammeln. Ja, das ist eigentlich schön, ne? Ja, Flansch-Schraubverbindung. Vor allen Dingen gibt es ja auch immer schöne Worte dann, ne? Mhm. Ja, das ist ja nicht nur, dass da eine Menge Konsonanten gestapelt sind, sondern die Worte selbst sind ja auch noch toll. Bist du jetzt, kommst du eher so aus der Schlosserbranche? Nee, weniger. Weniger? Eher Versicherungsvertreter? Nee, nee, auch nicht. Ich bin noch beim Studieren. Was studierst du denn? Erziehungswissenschaften. Erziehungswissenschaften? Mhm. Das ist aber nicht Lehrer, oder? Nee, nee, das ist so Magister. So. Ist eher so Erziehen an sich. Nee, da hat man ja keine, da zieht man ja keinen mehr, oder? Da macht man Erzieher? Nee, das ist. Was macht man denn nachher, wenn man. Das ist keine praktische Ausbildung dabei. So. Ach, da denkt man nur so nach über Erziehung. Ja, das ist so eine aussichtslose Sache, so wie Soziologie oder mhm. so. Ja. Aber das verhilft einem noch zu einem wachen und kritischen Blick auch. Ich denke mal schon, ja. Ja, hoffe ich doch. Wenn du jetzt mal, sagen wir mal, die Sendung jetzt unter erziehungswissenschaftlichem Gesichtspunkt sehen würdest, was, würde dir da was einfallen dazu? Könntest du dazu was sagen? Oder könntest du, oder soll ich dich nachher auch nochmal zurückrufen? Da müsste man erstmal drüber nachdenken, ja. Ach, das ist aber auch nicht deine Stärke scheinbar. Ich meine, wir hatten ja vorhin schon 15 Minuten so eine Nachdenkungspore in der Sendung quasi. Ich habe über das Wort mit den 8 Konsonanten nachgedacht, also. Und nicht über dein Leben. Zumindest nicht über die pädagogische Wirksamkeit von deiner Sendung. Da lag ich wahrscheinlich doch nicht allzu hoch. Hm. Oder allzu tief, oder nee, mit den 15%, wo ich gesagt habe, wenn nur 15% substanziell nachdenken, dann hat die Sendung ihr Klassenziel erreicht, ihr Erziehungsziel erreicht. Tja. Naja, du bist offensichtlich ein 85%, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Naja, gut, dann danke ich dir aber trotzdem erstmal für deinen Anruf. Ja. Alles klar. Ja, studier schön weiter. Ja. Und hör auch schön immer bei der Sendung zu. Und du musst aber auch versuchen, so rumstudieren an sich nutzt doch nichts. Man nutzt doch nichts, wenn man jetzt Wissen aufhäuft, Scheine sammelt, jetzt bin ich voll ins Mikrofon gestoßen, und nachher einen Abschluss hat. Nee. Sondern man muss doch versuchen, so eine Art Studium auch zu verinnerlichen, ohne sich halt völlig zu verändern als Mensch. Aber doch versuchen, so eine Aspekte sich so anzueignen, dass man das Leben anders sieht. Ja. Kritischer, einen analytischeren Blick darauf hat. Ja, das ist eigentlich der Sinn, also meine einzige Motivation auch noch. Ja, aber das scheint ja bei dir doch noch nicht so gegriffen zu haben, dass du jetzt nicht von vornherein, sagen wir mal, vorm Radio sitzt und vorm Radio 2 sitzen. Du, als jemand, der Feierabend hat, der sich unterhalten lassen will, der sich unterhalten will, der genießen will, der entspannen will und gleichzeitig noch als Erziehungswissenschaftler. Hm. Verstehst du? Sondern bei dir ist ja doch eine harte Trennung zwischen Erziehungswissenschaftler hier und wie heißt du? Stefan da. Ja, eine Trennung zwischen öffentlich und privat. Da muss ich direkt noch dran arbeiten. Ja, im Grunde existiert bei dir so eine Art innerer Mauer. Stacheldraht, Hundelaufgänge, patrouillierende Posten, Selbstschussanlagen. Ach nein, so schlimm glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir aussieht, wenn du jetzt versuchst, von dir als Stefan zum Erziehungswissenschaftler überzutreten, beziehungsweise ob der Erziehungswissenschaftler 25 Mark zahlen muss, wenn er Stefan werden will. Nee, oder nee. Was da überhaupt passiert. Ich glaube, die Grenze ist doch ein bisschen fließender. Fließender? Ja. Eher eine so eine blaue, grüne, blaue Grenze quasi. Ja, so in der Art. Ja, wie überall am Ostseestrand ist vorne Wasser, hinten Land. Genau. Und das aber zwischen euch beiden. Na, ist doch eher Wiese dazwischen, würde ich sagen. Na. Jetzt willst du mir das aber doch irgendwie sehr verharmlosen, die Trennung, in der du lebst. Also in der ihr lebt, müsste ich ja richtig sagen. Nee, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Stefan? Na? Wir haben ja jetzt ein relativ ernstes und fast brisantes Thema angerissen, oder? Ich fürchte auch. Ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal beide wieder 15 Sekunden schweigen. Und ja. Wenn wir jetzt 15 Sekunden schweigen Und alle Anrufer, alle Zuhörer, bitte kurz zu überlegen. Denn weißt du genau, worüber du nachdenkst, oder? Ja, das ist klar. Gut, dann schweigen wir jetzt. 15 Sekunden. Toll. Stefan? Ja? Ich werde dich jetzt nicht nach den Resultaten fragen, aber du hast nachgedacht. Ja, war klar. Das ist schön, Stefan. Mit dieser optimistischen Aussage deinerseits würde ich dann jetzt gerne das Gespräch beenden. Ja? Ja? In Ordnung. Vielen Dank, Stefan. Danke dir auch. Tschüss. Ich glaube, das war wieder ein wirklich substanzieller Zugewinn, was die Sendung betrifft. Hallo, wer bist denn du da? Ja, Dialog. Na, hier ist Nico. Tag, Nico. Ja. Redst du oder red ich? hast du denn jetzt in den 15 Sekunden zum Beispiel nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht, wie ich dem Sozialamt beibringen kann, dass ich die Lohnsteuerkarte 1995 und 96 nicht haben kann, weil die bei meiner studentischen Arbeitsvermittlung ist. Und ich glaube, ich bringe den jetzt schon zum sechsten Mal bei, oder versuche es, sag ich mal. Und jetzt solche Art Gedankengänge, würdest du die für substanziell halten? Ganz selbstverständlich, denn wenn ich das schaffe, diese Schreiben hier durchzukriegen, dann muss ich nicht mehr 21 Mark Grundgebühr zahlen bei der Telekom, sondern muss noch 9 Mark Grundgebühr. Und ja, das ist eigentlich schon okay. Du hast jetzt in 15 Sekunden gewissermaßen 12 Mark verdient. Das macht in einer Minute 36. Wenn ich jetzt mehrere Telefonanschlüsse hätte. Ja. Und von einer Stunde her, auch wenn sich nur eine Stundentage hochrechnet, toll. Bist du zur Lösung gekommen? Ja, ich schreibe hier... Die ist beim, wie gesagt, 1995 beim Finanzamt und die Lohnsteuerkarte ist in der Verwaltung der FU. Das hört sich irgendwie gut an, so in der Verwaltung der FU. Also jetzt haben diese 15 Sekunden Überlegungszeit, haben dir jetzt bei der Lösung einer sehr wichtigen, wenn gleich praktischen und eher pekuniären Frage geholfen. Was heißt pekuniär? Knetemäßig, knete-relevant, geldbezogen, cashig, cashesk, so in der Richtung. Aber das ist der Fall gewesen, was jetzt die 15 Sekunden Überlegung betroffen haben. Ja, kann man so sagen. Toll. Ey, die Sendung heute, die wird richtig, glaube ich, richtig, die bringt richtig was, oder? Bis jetzt, ja. Was heißt bis jetzt? Die 15 Sekunden, jetzt kann da passieren, was will. Die 15 Sekunden haben sich doch gelohnt für dich. Ja, das weiß ich ja immer nicht, ob sich das nur wirklich gelohnt hat. Klar. Das stellt sich erst in doch, nee, richtig. Dir ist jetzt die rettende Idee genau in diesen 15 Sekunden gekommen. Ich sehe schon, du bist heute ein unverbesserlicher Optimist. Ich danke, aber ich versuche davon auch was abzugeben. Geteilter Optimismus ist doppelter Optimismus. Sag mal, es geht um verlorene Sachen, ne? Ja, aber inzwischen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch Sinn macht. Es ist jetzt einfach zu, du meinst, das ist irgendwie zu nichtig. Das wäre jetzt, es geht um, nee, ist nicht zu nichtig, aber sagen wir mal, wir sind ja bis jetzt noch nicht aufs Thema zu sprechen gekommen und sagen wir mal, die Konsonantenfrage betrifft, da hast du jetzt auch keinen Ausweg, oder? Ich bin immer ganz schlecht im Rechtschreibung, muss ich leider gestehen. Na, aber das ist doch eigentlich eher eine gute Voraussetzung. Da kann man ja nur ein bisschen bescheißen und sagen wir mal ein CK unterbringen, wo überhaupt ja kein CK ist. Ja, und hätte schon wieder einen Konsonanten mehr. Naja, bloß da müsste man, also mit einer 4 in Rechtschreibung, da müsste man schon dann schön schummeln. Eine 4 in Rechtschreibung? Ja. Und wie machst du das jetzt mit dem Brief ans Finanzamt? Ja, das ist eben so ein Ding. Man muss da immer ganz genau aufpassen. Ich habe ja diesen schlauen Rechner, der ist dann noch schlauer als ich. Ach, so ein Computer mit Standardbriefen quasi? Nee, nicht mit Standardbriefen, der hat so eine Rechtschreibkontrolle. Kann man das falsch machen? Ei! Das ist gut. Aber da sind ja eben immer noch die Kommas. Viele Worte sind ja nicht drin. Wie viele Worte? In der Rechtschreibkontrolle. Gib mal zum Beispiel das Wort Flanschverbindung ein. Oh, Flanschverbindung. Ja, ist nicht. Wenn du jetzt einen Brief schreiben müsstest mit Flanschverbindung, du würdest den naturwüchsig erstmal falsch schreiben, Flanschverbindung? Ja. Im Computer die Rechtschreibkontrolle einstellen? Oder würde sagen, Flanschverbindung? Kenne ich nicht, gibt's nicht. Na, da wirkt doch einfach, das wirkt jetzt einfach zeichnen. Ja. Na gut. Also eher so ägyptisch, hieroglyphisch rangehen. Auch ein Wort, was schwer zu schreiben ist. Übrigens muss ich da sagen, dass man in einer halben Stunde sich auch eine gute Gedanken machen kann. In einer halben Stunde? Meinst du, ich soll jetzt eine halbe Stunde die Klappe halten? Nee, das habe ich jetzt... Das ist aber echt super nett. Vielen Dank für diese Aufforderung deinerseits. Das war jetzt nicht eine Aufforderung, du hast das auch. Ja, ja. Okay, vielen Dank. Aber ich bin jetzt beleidigt. Ich muss dir sagen... Ich bin jetzt beleidigt. Sag mal, interessiert jetzt so ein Anrufer überhaupt ja nicht? Wenn ich sage, ich bin beleidigt, wenn ich hier hinter dem Mikrofon sitze und endlich mal nach anderthalb Stunden Sendung im Grunde eine menschliche, eine zutiefst menschliche Regung zeige, dann berührt dich das überhaupt ja nicht. Ja, das musst du tiefer zeigen. Na wie denn? Wie soll ich jetzt noch beleidigter sein? Du merkst ja schon, wie die Stimme irgendwie anfängt so zu fieseln. Das ist das Normale, weil das... Bei dir kommt so hoch. Meine Stimme fieselt sonst überhaupt gar nicht. Das stimmt nicht. Du spinnst. Du bist ja ausfallend, frech, unverschämt, beleidigend. Ich mit deiner Stimme tief zu bleiben. Naja, aber kann ich doch jetzt ja nicht, was bin ich denn jetzt? Ich war irgendwas. Nicht aufgeregt, Quatsch. Unsicher. Beleidigt war ich. Nee, beleidigt war ich nicht. Was war ich denn? Wie war dieses andere Fremdwort? Was war ich denn? Was ich war, pekuniär. Was ich war. Was war ich denn eben? Ich war doch eben irgendwas. Also sag mal, wie hörst du denn hier zu? Du hörst doch überhaupt gar nicht zu. Ich sage, was war denn meine menschliche Regung eben? Ich hab eben verfüge ich mal in dieser Sendung über eine menschliche Regung. Jetzt hör mal zu, jetzt schlage ich mit der Faust aufs Pult und ich mach mal das Mikrofon dahin, dass du das auch genau hörst. So, ja? Und du kriegst das überhaupt gar nicht mit. Nee, das war nicht laut. Ich bin ja nicht doof. Das tut doch weh, wenn man mit der Hand auf den Tisch schlägt. Ja. So, ich bin jetzt sauer. Ich danke dir jetzt erstmal für deinen Anruf. Tschüss. So, sauer bin ich. Aber volle Pulle. Und jetzt hören wir uns mal den Anrufbeantworter von der letzten Sendung an, damit ich hier mal Ruhe habe. Zack, ab. Ja, es geht um fünf, war? Das Telefon. Hallo, hier ist Ronny. Ich fand mein Glück im Anruf hier, drum Kuttner grüße ich dir. Ja, und zwar war ich damals ein Kind gewesen, ungefähr so 8-9 Jahre, ja. Und hab damals ein schönes, dickes Sparschwein gefunden. Voll. Also 150 waren bestimmt drin, wenn es reicht. Da haben wir uns gefreut. Wir haben uns damals alles schon gesammelt, wisst ihr? Und haben wir das gefunden. Okay, ja, hallo, ich habe meinen Verstand verloren. Wenn ihr ihn findet, ruft mal bitte an bei 030. 1103796. Danke. Gösters Lustinstrumente Teil 13. Heute die Casio Melody Alarmuhr, die uns den Techno-Superhit Somewhere Over the Rainbow in Top-Sound-Qualität präsentiert. Ich habe ein Holzbein gefunden. Ja, also das war im Wald. Und das habe ich ja gefunden. Das lag an so einem Baum angelehnt. Ja, hi Kuttner, hier sind Rico und ich wollte bloß sagen, mach weiter so. Ja, Tag Kuttner, mach doch mal eine Sendung mit dem Mike Lehmann. Das wird bestimmt auch lustig. Rini hauen. Ach so, na pass auf, so mal Geld gefunden, so. Und zwar, ich rutsche da so eine Rutsche runter als so kleines Kind. Und mit dem Fuß hau ich so ein bisschen Sand so weg und da war dann so Geld, ne? Das war schon was. Und so als so kleines Kind mit so 10 Ostmark sich dann so gute Schokolade zu kaufen, das war schon was. Ja, so blaue Schokolade, kennst du doch noch bestimmt. Edmund fand 9 Pfund, nun ist er rund. Hallo, hier ist Ecki oder Herr Eckert. Don't give me your problems! Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. So, ehe die Nachrichten jetzt zu früh kommen, finde ich, sollen die lieber zu spät kommen. Darum spiele ich jetzt noch ein bisschen Musik. Und weil ich jetzt wieder ganz so viel gequatscht habe und Jana eigentlich ein bisschen mehr Musik spielen wollte, denke ich, spiele ich einfach zwei Musiken gleichzeitig. Ist mir doch egal. Das hört sich aber auch interessant an. Ich versuche das wieder ein bisschen links und rechts zu trennen. Das ist klar, weil das Thema ist ja Verluste. Hier ist, ich verliere immer alle, singt da. Also hier rechts links singen dann Shangri-Las. Also rechts ist Beck und links Shangri-Las. Die haben ihr Heimat zu Hause verloren quasi. Save all your food, werde jetzt mal versuchen, so einzurichten, dass die beide gleichzeitig aufhören. Dazu muss ich die Shangri-Las ein bisschen kurz stoppen. Geiler Song, oder? Boah, hier Shangri-La sind auch super, ehrlich. Und da sind sie.